Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 6. Folge unseres kleinen Büchertischs in eurer Lieblingskneipe mit kommunistischem Tresenanschluss. In unserem Format Der kleine Büchertisch möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem bilden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissens, hier in Kurzform ab. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein. Das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Vietnamkrieg. Das Buch, das uns dabei begleitet, stammt vom Historiker und Journalisten Gerhard Feldbauer und trägt auch den Titel Vietnamkrieg und ist Teil der Basiswissensreihe im Papirossa Verlag. Der Vietnamkrieg ist ein zentrales Kapitel der Kriegsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Gerhard Feldbauer beleuchtet in seinem Buch nicht nur die militärischen Auseinandersetzungen mit den USA, sondern die gesamte Entwicklung des antikolonialen und klassenbasierten Befreiungskampfes in Vietnam. Von der französischen Kolonialherrschaft über die japanische Besatzung, von der Ausrufung der Demokratischen Republik Vietnam bis zur Niederlage der USA 1975, im Mittelpunkt steht stets die Frage, wer kämpft hier gegen wen und warum. Der marxistische Zugriff auf die vietnamesische Geschichte stellt die sozialen und politischen Kräfteverhältnisse in den Vordergrund. Es geht um den Widerstand der Bauern und Arbeiter gegen Kolonialherren, Großgrundbesitzer und die einheimische, noch junge Compradoren-Bourgeoisie. Es geht um die zentrale Rolle der Kommunistischen Partei Vietnams im Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Und es geht um den Charakter des Krieges als imperialistischer Krieg. Mit dieser Folge wollen wir einen Überblick geben über die wichtigsten Markierungen auf dem Zeitstrahl und den inneren Kämpfen in Vietnam vom 19. Jahrhundert bis 1970 und dabei deutlich machen, dass antikoloniale Befreiung ohne Klassenanalyse unvollständig bleibt. Am 30. April 2025 jährte sich die Befreiung Saigons zum 50. Mal, also das Ende des Vietnamkriegs, beziehungsweise in Vietnam auch den amerikanischen Krieg genannt. 5 Jahrzehnte ist es her, dass vietnamesische Revolutionäre den Sitz der US-gestützten Marionettenregierung einnahmen und damit den imperialistischen Krieg beendeten. Einen Krieg, den die mächtigste Militärmacht der Welt trotz Napalm, Agent Orange, B-52-Bombern, der Tonkin-Provokation und antimilitaristischen Widerstand auch im Westen nicht gewinnen konnte. Dieses historische Datum erinnert uns nicht nur an einen militärischen Sieg, über den Che Guevara sagte 1967, schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam, sondern dieses Datum erinnert uns an den Triumph eines jahrzehntelangen antiimperialistischen und antifeudalen Volkskriegs. Es war der Sieg einer Gesellschaft, die unter größten Opfern ihre Selbstbestimmung und einen sozialistischen Weg erkämpfte, gegen Kolonialherren, Compradoren und die Logik imperialistischer Weltherrschaft. Gerade heute, 50 Jahre danach, ist es notwendig, diesen Sieg nicht nur zu feiern, sondern ihn historisch-materialistisch zu verstehen. Denn der Vietnamkrieg war kein Ausnahmefall, sondern Ausdruck jener Dynamik, die Lenin als höchste Phase des Kapitalismus beschrieben hat. Imperialismus als globale Gewaltordnung zur Absicherung kapitalistischer Interessen. Ich möchte das deutlich unterstreichen. Die imperialistische Aggression der USA in Vietnam war kein Ausrutscher, sondern folgerichtig aus Sicht einer Großmacht, die ihre globale Vorherrschaft im Zeichen des Kalten Krieges gesichert wissen wollte. Die Grundstruktur im Imperialismus ist nicht das Werk einzelner Politiker oder Kapitalisten, sondern Ausdruck eines Systems, in dem Finanzkapital, Monopole und staatliche Gewalt zur Verteidigung von Kapitalinteressen verschmelzen. Der Staat, in diesem Fall eben die USA, agiert als ideeller Gesamtkapitalist. Seine Funktion, die Rahmenbedingungen für Kapitalverwertung des Systems zu erhalten und gegen revolutionären Umsturz zu verteidigen. Der Krieg in Vietnam war das Produkt genau dieser Logik. Ein verlorener Koreakrieg, der Sieg der chinesischen Revolution, ein nukleares Patt mit der Sowjetunion, all das bedeutete aus Sicht der US-Eliten einen massiven Legitimationsverlust. Mit Vietnam wollte man ein Exempel statuieren. Wer sich dem westlichen Lager entzog, sollte mit totalem Krieg rechnen. Während offizielle Narrative von Demokratie oder Freiheit schwadronierten, war das reale Ziel die Rückgewinnung der Kontrolle über eine ganze Weltregion. Die 1953 von Eisenhower verkündete Doktrin des Rollback, also das Zurückdrängen des Sozialismus, wurde zum ideologischen Überbau eines brutalen Vernichtungskriegs gegen eine Gesellschaft im Aufbau. Wer heute noch nach den Gründen für diesen Krieg fragt, der steht meistens vor einer moralischen oder analytischen Leerstelle. Teils ist dies der Erfolg von Hollywood, teils der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Aber Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, haben klare Interessen, brauchen Märkte, Rohstoffe, geopolitische Kontrolle und eine sichere Abwehr gegenüber Gefahren, die diese Produktionsweise in Frage stellen. Alles andere ist nützliche Fassade. Wenn sich also ein Karl Held in seinen Analysen darüber mokiert, dass es gar keine Rohstoffe in Vietnam gab, als Zeichen der Unbrauchbarkeit der Imperialismustheorie, verkürzt er die gesamte Komplexität auf direkte und lineare Zusammenhänge und steht vor einem Rätsel, sobald man ein-, zweimal um die Ecke denken muss, sollten Mittel- oder langfristige oder indirekte Kapitalrealisierung mal kurzfristig widersprüchlich erscheinen. Wobei natürlich im Beispiel Vietnam auch ganz direkt und auch kurzfristig Kapitalinteressen bedient wurden, auch außerhalb der Rüstungs- und Zulieferindustrie, wie bei dem US-Chemiekonzern Dow Chemicals oder den Firmen der BAD, BASF und Bayer. Ja, aber dazu später mehr. Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon scheitern regelmäßig daran, Kriege mit Kosten-Nutzen-Bilanzen beantworten zu wollen und suchen dann Antworten im abstrakten Selbstzweck des bürgerlichen Staates. Und alles andere wird in dem Bereich des Vulgären mystifiziert und verbannt. Bevor wir jetzt aber über die Tet-Offensive, Milai, das Russell-Tribunal und so weiter sprechen, müssen wir ganz an den Anfang zurück. Der Krieg in Vietnam begann nicht 1964 mit dem Tonkin-Zwischenfall, sondern Jahrzehnte zuvor als kolonialer Unterwerfungsfeldzug Frankreichs. Das erste Kapitel des Buchs von Gerhard Feldbauer trägt den Titel Von Da Nang bis Dien Bien Phu. Und genau das ist auch unser Einstiegspunkt. Es geht um den Übergang vom französischen Kolonialkrieg zur ersten Etappe des nationalen Befreiungskampfs. Der Angriff französischer Truppen auf die Hafenstadt Da Nang im August 1858 markierte den Beginn einer 100-jährigen Besatzung. Die vietnamesische Bevölkerung wurde versklavt, ausgebeutet, ihre Ressourcen und ihres Landes beraubt. Doch mit der Kolonialisierung begann auch der Widerstand. Es war der Beginn eines antifeudalen und antikolonialen Kampfes, der sich in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Schlacht von Dien Bien Phu zuspitzen sollte. Gerd Feldbauer nimmt sich die Zeit, auf die Klassenverhältnisse einzugehen, also wie die Eigentumsverhältnisse in Vietnam organisiert waren. Das Volk war sowohl dem französischen Kolonialismus ausgesetzt, als auch der einheimischen Klasse der Feudalherren und Großgrundbesitzer. Da steht, die Verteilung der Anbaufläche sah vor der Augustrevolution 1945 wie folgt aus. Die Großgrundbesitzer, die etwa 5% der Bevölkerung ausmachten, verfügten über knapp 50% der Gesamtbaufläche, wovon die Hälfte ursprünglich Gemeindeländereien waren, die sich angeeignet hatten. Etwa 1% der Anbaufläche befand sich im Besitz französischer Niederlassungen und 1,5% gehörten katholischen Missionen. Auf die Großbauern entfielen rund 7, auf die Mittelbauern 29% Anbaufläche. Auf landarme Bauern, die etwa 75% der Landbevölkerung ausmachten, entfielen nur 10% des bebauten Bodens. Die restlichen Flächen gehörten Landarbeitern, Tagelöhnern. Einige Großgrundbesitzer, vor allem aus Südvietnam, waren zumeist als Besitzer von Schnapsbrennereien, zugleich kapitalistische Unternehmer auf dem Lande oder lebten als Kompradorenschicht in den Städten. Die entstandene vietnamesische Bourgeoisie umfasste im Wesentlichen eine nationale und eine Kompradorenschicht. Zwei Gruppen, die neben den aus dem Profitstreben herrührenden gemeinsamen Klasseninteressen unterschiedliche wirtschaftliche und daraus resultierende politische Ziele verfolgten. Das ist quasi die Klassenausgangslage, an der Gerd Feldbauer beginnt. Der Widerstand gegen die koloniale und feudale Unterdrückung Vietnams formierte sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Eine zentrale Figur dieser frühen Phase war der Bauernführer Hoàng Hoa Tham, bekannt als De Tham, der eine gut organisierte Partisanarmee gegen die französische Besatzung führte. Über Jahre hinweg leistete er bewaffneten Widerstand, bis er schließlich 1913 vom französischen Geheimdienst ermordet wurde. Eine neue Qualität und Wende erhielt der antikoloniale und zugleich antifeudale Befreiungskampf jedoch mit dem politischen Wirken von Ho Chi Minh. Wer er war, steht in vielen Liedern, doch kein Lied wäre wahr genug, würde es nur ihn und sein großes Leben meinen, denn es gibt so viele, die er mit sich trug. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Seht auch die... Nachdem er in den 1920er Jahren international politisch aktiv geworden war, nahm er 1925 im Karton seine organisierte Tätigkeit unter vietnamesischen Exilanten auf. Bereits zuvor war er in Moskau als Delegierter auf dem 5. Weltkongress der Kommunistischen Internationale in das Büro für Kolonialfragen gewählt worden. Ein Zeichen dafür, wie sehr die vietnamesische Befreiungsbewegung Teil des weltweiten antiimperialistischen Lagers geworden war. Wir springen nun auf unserem Zeitstrahl weiter und kommen zur Phase der japanischen Besetzung im Frühjahr 1940, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Die französischen Kolonialtruppen leisteten kaum Widerstand gegen die einmarschierenden japanischen Truppen. Stattdessen einigte man sich auf einen Kompromiss, der es der französischen Kolonialverwaltung ermöglichte, weiter im Amt zu bleiben, nun jedoch unter japanischer Oberaufsicht. Und im Februar 1941 traf Ho Chi Minh wieder in Vietnam ein. Genauer gesagt in Cao Bang, wo er die Leitung des Befreiungskampfes dann übernahm. Bereits im Mai 1941 entstand auf dem Kongress der Vertreter verschiedener Volksschichten eine nationale Einheitsfront, die Viet Nam Doc Lap Dong Minh, übersetzt die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams oder viel besser bekannt als die Viet Minh. In den folgenden Jahren gewannen die revolutionären Kräfte zunehmend an Einfluss. Bis zum Sommer 1945 befreiten die Einheiten der Volksarmee den Großteil des Nordostens Vietnams. Die politische Lage verschärfte sich erneut, als am 9. März 1945 Japan die französische Kolonialherrschaft endgültig beseitigte und mit dem vietnamesischen Kaiser Bao Dai einen formal, unabhängigen vietnamesischen Staat proklamierte. In den Regionen, wo sich die französischen Kolonialbehörden den neuen Machtverhältnissen unterordneten, durften sie weiterhin amtieren. Die Viet Minh reagierten unmittelbar und riefen zum Befreiungskampf gegen die japanischen Aggressoren auf. Am 9. August 1945 begann die Fernostoffensive der Sowjetunion, in deren Verlauf die japanische Kwantung-Armee zerschlagen die Mandschurei sowie Nordkorea befreit wurden. Die Offensive schuf günstige Bedingungen für die Befreiungsbewegung in Vietnam, China und weiteren asiatischen Ländern. Bereits am 19. August, also 10 Tage später, 1945, nahmen Truppen der Viet Minh die Hauptstadt Hanoi ein. Am 23. August, 4 Tage später, wurde die rote Fahne mit dem gelben Stern über der Kaiserstadt Hue gehisst. Wieder 2 Tage später, also am 25. August 1945, dankte Kaiser Bao Dai ab und übergab die Macht an die Vertreter der Nationalen Befreiungskomitees. Die vietnamesische Augustrevolution hatte gesiegt. Auf einem Nationalkongress beschloss die Viet Minh die Machtübernahme und erklärte ihr Nationalkomitee zur revolutionären provisorischen Regierung. Schließlich proklamierte Ho Chi Minh am 2. September 1945 in Hanoi die Gründung der Demokratischen Republik Vietnam, DRV. Ein entscheidender Moment in der antiimperialistischen und sozialrevolutionären Geschichte Vietnams. Fassen wir schon mal bis hierhin das Gesagte zusammen. Seit 1858 begann Frankreich mit der kolonialen Eroberung Vietnams, unterwarf das Land politisch und wirtschaftlich und etablierte ein koloniales Ausbeutungssystem, gestützt auf eine einheimische Kollaborateursklasse, die Compradoren-Bourgeoisie. Der Widerstand wuchs innerhalb der Bauern- und Arbeitendenklasse. Erst geführt von Bauernführern wie De Tam, später organisiert unter kommunistischer Leitung, Ho Chi Minh. 1940 besetzten japanische Truppen das Land, die französische Kolonialverwaltung blieb zwar zunächst bestehen, aber nur dort, wo sie sich den Japanern quasi unterordneten. Ab 1941 führte dann Ho Chi Minh den Befreiungskampf. 1945 gründeten sie die Viet Minh, die Demokratische Republik Vietnam. Also nach dem Sieg der Augustrevolution und dem Zusammenbruch der Kolonialherrschaft. Am 2. September 1945 war dann endgültig in Hanoi die Gründung der DRV, also der Demokratischen Republik Vietnams. Das jetzt bis hierhin. Nach der Proklamation der DRV, also der Demokratischen Republik Vietnams, durch Ho Chi Minh, nochmal, 2. September 1945, ignorierte Paris den revolutionären Umbruch vollständig und setzte stattdessen einen Hochkommissar für Indochina ein, um koloniale Kontrolle weiter auszuüben. Bereits im September 1945 begannen französische Truppen mit der militärischen Besetzung Saigons und dehnten ihre Kontrolle auf große Teile Südvietnams aus. Es kam zu erneuten Okkupationen, auf die ein erneuter Widerstand folgte, diesmal jedoch mit Schwerpunkt im Süden. Um die Spannungen zu entschärfen, wurde 1946 in Paris ein Modus Vivendi-Abkommen zwischen der DRV, also der Demokratischen Republik Vietnams im Norden, und der Kolonialherrschaft Frankreich unterzeichnet. Das vorsah, offene Fragen verhandlungsmäßig zu lösen und das Feuer im Süden einzustellen. Doch die Vereinbarung hielt nicht. Schon am 23. November 1946 ließ die französische Armee den Hafen von Haiphong durch Artillerie beschießen. Dabei wurden etwa 6000 vietnamesische Zivilisten getötet. Französische Truppen rückten weiter vor und marschierten bis nach Hanoi, woraufhin Ho Chi Minh im Dezember 1946 offiziell zum bewaffneten Widerstand aufrief. Im März 1949 setzte Frankreich schließlich unter dem willfährigen Kaiser Bao Dai eine Marionettenregierung ein, um dem kolonialen Projekt eine scheinbare Legitimität zu geben. Doch der Widerstand blieb ungebrochen. Die Kommunistische Partei Vietnams, KPV, wuchs stetig weiter und zählte bis 1951 über 760.000 Mitglieder. In diesem Jahr benannte sie sich um. Ja. Genau, 1951 benannte sie sich um in Partei der Werktätigen Vietnams, PWV. Ausdruck ihres festen Klassencharakters und ihrer strategischen Orientierung auf die Arbeiterklasse. aber auch gleichzeitig auf, naja, die arme Bauernmasse. Das war 51. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil unter Dien Bien Phu. Ja, und was das ist, was das für eine entscheidende Rolle gespielt hat, dafür müssen wir anfangen, dass die Demokratische Republik Vietnam in ihrem Kampf gegen die französische Kolonialmacht zunehmend Unterstützung von den sozialistischen Staaten erhielt. Also sowohl die Volksrepublik China als auch die Sowjetunion stärkten ab 1950 die DRV militärisch und politisch. Im selben Jahr, also im Februar 1950, nahmen auf der anderen Seite die USA diplomatische Beziehungen zur Marionettenregierung unter Kaiser Bao Dai auf, die in Südvietnam unter französischem Schutz standen. Kurz darauf wurde in Saigon eine US-amerikanische Unterstützungs- und Beratungsgruppe stationiert. Die ist auch gekürzt mit MAAG und steht für Military Assistance Advisory Group. Ja, und da ging es darum, die antikommunistischen Kräfte direkt zu unterstützen. Frankreich bat in dieser Phase die USA um langfristige militärische Hilfe. Im Jahr 1953 beschloss die Nationalversammlung der DRV eine weitreichende Bodenreform, bei der viele Großgrundbesitzer enteignet und ihr Land an arme Bauern verteilt wurde. Ein bisschen verkürzt, aber das ist so ein bisschen der Kern der Geschichte. Ein Schritt, der das Bündnis zwischen der organisierten Arbeiterklasse und der bäuerlichen Bevölkerung entscheidend vertiefte. Im Zuge der französischen Eskalation bereitete sich der Vier-Sterne-General Henri Navarre auf die militärische Entscheidungsschlacht in Dien Bien Phu. 16.000 französische Soldaten, darunter zahlreiche Angehörige der Fremdenlegion, die teils ehemalige SS-Divisionen der deutschen Wehrmacht angehört hatten, wurden dort stationiert. Mitte März 1954 reiste Paul Elie, Chef des französischen Generalstabs, im Auftrag von Verteidigungsminister Jean-Marie Pleven nach Washington, um mit Admiral Redford über eine massive Ausweitung der US-Militärhilfe zu verhandeln. Diskutiert wurden Fallschirmtruppen, B-26, B-29 Bomber, ja sogar der Einsatz von Atombomben auf die rückwärtigen Gebiete der DRV wurde von Elie vorgeschlagen. Auch nicht zum ersten Mal, bereits im Koreakrieg hatte er Bombenabwürfe über der Mandschurei angeregt. Während US-Präsident, zu der Zeit Eisenhower, sich gegen einen Atomschlag stellte, befürwortete Admiral Redford offen den Einsatz des sogenannten Großen Knüppels. Man einigte sich schließlich auf eine breite Unterstützung durch die US Air Force, aber ohne Atomwaffen. Nach 55 Tagen endete die Schlacht von Dien Bien Phu. Also da tobte jetzt die ganze Zeit auch mit diesem Vier-Sterne-General Henri Navarre diese Schlacht um Dien Bien Phu, und die Franzosen haben verloren. Diese Niederlage bedeutete nicht nur das Ende der französischen Kolonialherrschaft in Vietnam, sondern in ganz Indochina. Die menschlichen Verluste waren enorm. Etwa 92.000 französische Soldaten, 466.000 Kämpfer der Marionettenarmee sowie auf Seiten der DRV über 800.000 Tote. Und darunter ein sehr großer Anteil von Zivilistinnen und Zivilisten. Also ihr merkt schon, es geht dem eigentlichen Vietnamkrieg schon mal eine ganze Menge voraus, warum die USA sich zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht eingemischt haben. Erstmal waren da die Franzosen beschäftigt und die USA waren auch an ganz anderen Fronten erst nochmal zu werkeln, vor allem in Korea. Die Geschichte mit Taiwan. Gut, jetzt aber nach der Niederlage Frankreichs in Dien Bien Phu im Jahr 1954, da war diese Schlacht und der Unterzeichnung dann der Genfer Indochina-Abkommen. Und die sind ganz wichtig. Auf diese Genfer Indochina-Abkommen wird immer wieder Bezug genommen und die darin vereinbarten Regularien werden auch immer wieder zum Ausdruck von Protesten, dass man sich daran doch orientieren sollte. Aber die USA sabotierten aktiv die Umsetzung von diesem Genfer Indochina-Abkommen. Insbesondere durch die Verhinderung der gesamtvietnamesischen Wahlen, die zur Vereinigung des Landes führen sollten. Man war sich wohl damals sehr einig, gibt da auch in dem Memoiren von Eisenhower, gab es da was nachzulesen, dass er keinen Experten zum Thema befragt hatte, der sich nicht sicher war, hätte es offene Wahlen gegeben in dieser Zeit für ein Gesamt-Vietnam, dann hätte auch der Kommunist Ho Chi Minh diese Wahlen gewonnen. Und das war natürlich ein guter Grund, dagegen zu sein und das Ganze zu sabotieren. Also stattdessen wurde dann entlang des 17. Breitengrades eine 65 Kilometer breite Demarkationslinie gezogen, die Vietnam in zwei politische Einheiten teilte. Im Norden die Demokratische Republik Vietnam, DRV, da unter Ho Chi Minh. Im Süden das französisch gestützte Bao Dai-Regime. Zur Überwachung dieser Regelung wurde eine internationale Kontrollkommission, ICC, eingesetzt. Und die bestand primär aus Polen, Indien und Kanada. Und die USA traten dem Abkommen gar nicht erst bei. Ja, es gab dann nur von Eisenhower so eine Zurkenntnisnahme, aber halt eben kein Unterzeichnen. Eisenhower, der Präsident der Vereinigten Staaten 1954, der propagierte offen die Strategie des Rollback des Sozialismus. Im Rahmen ihrer globalen Eindämmungsstrategie begannen die Vereinigten Staaten ein militärisches Stützpunktsystem entlang des westlichen Pazifik aufzubauen. Beginnend von der japanischen Hauptinsel über Okinawa, Südkorea, Taiwan, die Philippinen bis hin nach Australien. Der damalige US-Außenminister John Foster Dulles propagierte Vietnam als zweiten Brückenkopf neben Südkorea, um die Einkreisung der Sowjetunion und der Volksrepublik China strategisch zu vollziehen. Im selben Kontext gründeten die USA 1954 die SEATO, die Südostasiatische Vertragsorganisation, ist quasi so eine Art südostasiatische NATO sozusagen. Also ein Verteidigungsbund, ne? Verteidigung ohne Ende. Ein Verteidigungsbund gegen die kommunistische Gefahr vor allen Dingen, ne? Und das wurde dann auch so festgehalten. Wirklich ein Verteidigungsbund gegen die kommunistische Gefahr. Die Länder Laos, Kambodscha und Vietnam wurden in diesem Zusammenhang, also von der SEATO, als sogenannte Schutzgebiete erklärt. Eine völkerrechtlich fragwürdige Konstruktion, die später nominell Rechtfertigung für die Beteiligung weiterer Staaten, wie Australien, Neuseeland, Thailand und Philippinen, am Vietnamkrieg diente. Man müsse ja die Schutzgebiete vor den Kommunisten verteidigen, ist so die verkürzte Logik dahinter. Ja, also Laos, Kambodscha und Vietnam dürfen nicht kommunistisch werden, sondern im Gegenteil, sie sollen ja eher Brückenköpfe werden für die Durchsetzung der westlichen Interessen. Und da ist eine Volksrepublik China und eine UdSSR erstmal so der Hauptfeind. Parallel dazu wurde die antikommunistische Marionette Dien Diem, das war ein fanatischer katholischer Nationalist, der war Antikommunist. Der wurde 1954 mit Hilfe der CIA an die Macht gehievt. CIA-Chef Alan Dulles, nebenbei der Bruder von diesem John Foster Dulles, der spielte dabei eine ganz zentrale Rolle als CIA-Chef für die Installation dann von einer bestimmten Personalie. Und dieser Diem, so hieß der Diem, war als kompromissloser Gegner der kommunistischen Bewegung ausgewählt worden und wurde fortan zum politischen Aushängeschild. Der US-Strategie im Süden Vietnams, die alten französischen Kolonialherren hatten ja abgedankt, die neuen trugen den Sternenbanner. Die Kommunistische Partei Vietnams veröffentlichte über ihre Zeitung Nan Dan regelmäßig politische Analysen und Stellungnahmen. Bereits 1955 war absehbar, dass Ho Chi Minh bei freien Wahlen, wie sie im Genfer Abkommen vorgesehen waren, mit überwältigender Mehrheit gesiegt hätte. Um genau das zu verhindern, setzten jetzt die USA ihren Din Diem ein, der im selben Jahr Bao Dai entmachtete, also Regierung im Süden, eine formelle Republik Vietnam ausrief und sich selbst durch eine manipulierte Abstimmung zum Präsidenten ernennen ließ. Die offizielle Haltung der USA zu dieser Entwicklung ist eindeutig dokumentiert. In einem Bericht des US-Außenministeriums vom 11. Juni 1956 heißt es unmissverständlich: Es gehe darum, in Südvietnam eine vietnamesische, antikommunistische und amerikafreundliche Regierung an der Macht zu halten und diese bei der Formierung der für die innere Sicherheit notwendigen Streitkräfte zu unterstützen. Also, wurde klare Kante gesprochen. Die US-Militärpräsenz in Südvietnam wurde massiv ausgebaut. Also vor allem dieses MAAG, diese Military Assistance Advisory Group, die wuchs bis dahin auf 7000 Mann an. Parallel dazu formierte sich die Nationale Befreiungsfront. Es ist quasi die fortschrittlichen Kräfte im Süden, die den Widerstand organisieren, den organisierten Befreiungswiderstand, keinen sozialistischen, aber einen Widerstand gegen die Einflussnahme von den USA auf Saigon, aber auch die Marionettenregierung von Diem. Demgegenüber steht jetzt im Süden die Nationale Befreiungsfront, FNL. Eine breite revolutionäre Organisation im Süden, die den antiimperialistischen Volkskampf gegen das Diem-Regime aufnahm. Ich muss hier sagen, wie revolutionär die FNL nun schon am Anfang war, ist schwer zu sagen. Es war erstmal eine Befreiungsfront, nationale Befreiungsfront, muss man sagen. Ob da von Anfang an revolutionäre Perspektiven waren, das müsste man nochmal genau prüfen an dieser Stelle. Wäre aber interessant. Gegen diese Politik der USA äußerte sich sogar Charles de Gaulle kritisch, also der französische Präsident, der auch genannt wird der Präsident der Grande Nation. Der stellte sich nämlich in den 60er Jahren gegen die zunehmenden US-Interventionen, forderte größere Unabhängigkeit Europas von Washington und bezog auch in der NATO-Politik ein bisschen vorsichtiges Kontra. Das ist natürlich bisschen historisch dadurch interessant wird, dass die Franzosen noch vorher bei den USA bis hin zu Atombombenforderungen gestellt haben, um der Situation in Vietnam und ihrer Kolonie Herr zu werden, sehen wir ein Jahrzehnt später Charles de Gaulle da und der verurteilt jetzt die USA für ihr Vorgehen. Das ist manchmal schon irrwitzig in der Geschichte. Das Pentagon intensivierte derweil den Ausbau des US-Stützpunktsystems. Bis 1960 war die Zahl der US Air Force Stützpunkte in Südvietnam auf 46 angestiegen. Zentrale Basen waren Da Nang und Saigon. In US-Militärkreisen begann die Planung eines Marschs nach Norden, also einer militärischen Invasion der DRV, der Demokratischen Republik Vietnams im Norden. Dabei sollte insbesondere auf die strategischen Kapazitäten der B-52-Bomber, den sogenannten Stratofortress, also den Stratosphärenfestungen, gesetzt werden, die später zu Symbolen des flächendeckenden Bombenterrors über Vietnam werden sollten, ja, die B-52. Im Süden Vietnams errichtete das Diem-Regime unter direkter Anleitung und massive Unterstützung der USA bis 1963 eine Marionettenarmee von rund einer 500.000 Soldaten, ausgebildet nach US-militärischen Standards und ausschließlich zur Aufstandsbekämpfung gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Die systematische Unterdrückung jeglicher Opposition wurde zum Kern des Diem-Systems. Die Repression war brutal und zielte auf Einschüchterung und physische Vernichtung jeder Form von Widerstand. Der deutsche Mediziner Erich Wulff, der von 61 bis 67 an der Universität in Hue arbeitete, dokumentierte diese Zustände in seinem 68 erschienenen Buch unter einem Pseudonym. Das Pseudonym war George W. Alzheimer. Das Buch hatte den Titel »Vietnamesische Lehrjahre«. Und diese Schilderung von Erich Wulff alias George W. Alzheimer wurden durch die Erkenntnisse des Russell-Tribunals von 67 bestätigt, dass Verhaftungen, Folter, öffentliche Erniedrigung und gezielte Hinrichtung zur Herstellung abschreckender Exempel offenlegte. Besonders perfide war die Praxis, politische Gefangene dazu zu zwingen, vor einem Bild Diems niederzuknien und die Fahne der südvietnamesischen Marionettenregierung zu küssen. Ein besonders erschütterndes Beispiel für den staatlich organisierten Terror war das Konzentrationslager Phu Loi, in dem 1958 etwa 6000 politische Häftlinge inhaftiert waren. Da gab es 1958 dann einen Giftanschlag, bei dem 1000 der 6000 Insassen starben. Das war ein frühes Zeugnis des mörderischen Charakters dieses Diem-Regimes, das von Washington gestützt und eben auch bewaffnet wurde. Im Süden Vietnams formierte sich trotz dieser brutalen Repression durch das Diem-Regime zunehmend Widerstand. Bereits früh entstand das Saigoner Friedenskomitee. Ja, insbesondere in den Arbeitervierteln Saigon, Cholon, das versuchte dem Terror mit zivilem Engagement zu begegnen. Der entscheidende Schritt zur organisierten Gegenmacht erfolgte 1960 mit der Gründung der Nationalen Befreiungsfront, ja, eben schon erwähnt, diese FNL, unter dem Vorsitz von Hu Tho. Die FNL wurde von den USA abwertend als Vietcong diffamiert, um sie als bloßes Instrument des Nordens zu delegitimieren. Doch die FNL war eine eigenständige, breit getragene Massenorganisation im Süden, die zumindest programmatisch, ja, zwar keine sozialistischen Ziele formulierte, sondern sich auf so vier zentrale Forderungen, ja, darauf stützten die sich erstmal, also nach außen propagandistisch: unabhängig von den USA, nationale Einheit, demokratische Rechte und soziale Gerechtigkeit. Das sind so diese vier Punkte, ne? Unabhängigkeit von den USA, erstens, zweitens eine nationale Einheit, drittens demokratische Rechte und viertens soziale Gerechtigkeit. Das sind erstmal noch keine revolutionären Umbruchsvorstellungen, die hier von der FNL formuliert wurden. Infolge der verschärften Repression wandelte sich der Charakter des Kampfes. Was zunächst als friedlicher Widerstand begonnen hatte, entwickelte sich bis 1971 zum offenen bewaffneten Aufstand. Ein FNL-Kommandant brachte die Lage auf den Punkt. Es steht: Wir standen vor der Entscheidung, Aufstand oder Tod. Neben der organisierten politischen Bewegung leistete auch die buddhistische Bevölkerung erbitterten Widerstand gegen das Diem-Regime. Symbolhaft dafür steht die Selbstverbrennung des Mönchs Chik Quang Duc am 11. Juni 1963, der sich auf offener Straße in Saigon mit Benzin übergoss und anzündete. Das war ein Akt verzweifelter Anklage gegen dieses System. Ihm, also dem Mönch Chik Quang Duc, folgten im August desselben Jahres weitere Mönche und auch eine Nonne, deren Opfer die Weltöffentlichkeit dann auch wirklich erschütterten. Nach der massiven Tet-Offensive von 68, kommen wir gleich darauf, was die Tet-Offensive war, aber nach dieser Offensive, die im Grunde ein landesweiter Aufstand der FNL und der nordvietnamesischen Streitkräfte war, wurde ein weiterer Schritt zur politischen Emanzipation vollzogen. Nämlich die provisorische revolutionäre Regierung der Republik Südvietnams. Ja, also die Republik Südvietnams war dann die RSV und die hatte eine provisorische revolutionäre Regierung, die PRR. Und die wurde 1969 proklamiert. Und das war eine klare Kampfansage an das Marionettenregime in Saigon. Die DRV im Norden unterstützte den südlichen Befreiungskampf, haben sie auch nie einen Hehl draus gemacht. Ja, und sie machen das auch auf allen Ebenen. Das wurde dann teilweise auch so als Vorwurf formuliert. Ja, sie würden ja den Süden unter die FNL unterstützen, die DRV. Ja, haben sie auch immer so gesagt. Und zwar auf allen Ebenen, politisch, ideologisch, organisatorisch und militärisch. Aber ohne dabei die Eigenständigkeit der Bewegung im Süden zu untergraben. Der Kampf um nationale Selbstbestimmung und soziale Befreiung wurde so von zwei Seiten geführt. Doch mit einem Ziel: der Einheit Vietnams unter der Führung der revolutionären Kräfte. gehen wir erst nochmal ins Jahr, in den August 1964. Ne, bevor wir auch noch über die TET-Offensive und so weiter sprechen, war im August 1964 die sogenannte Tonkin-Provokation oder auch Tonkin-Zwischenfall genannt. Und das war ein zentraler Wendepunkt im Vietnamkrieg und diente als inszenierter, und das muss man doppelt unterstreichen, ein inszenierter Vorwand für die Eskalation des US-Militäreinsatzes. Unter dem Kommando von General William Westmoreland ließ der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson US-Kriegsschiffe bis unmittelbar an die nordvietnamesische Küste vorrücken. In direkter Missachtung des internationalen Seerechts. Die Resolution 188 des Nationalen Sicherheitsrats aus dem März 1964 verweigerte der DRV das Recht auf eine 12-Meilen-Hoheitszone. Und beschränkt, ja, wurde sie, und zwar völkerrechtswidrig, auf eine 3-Meilen-Zone, die wiederum regelmäßig von den Zerstörern der USA verletzt wurde. Zerstörer wie zum Beispiel die USS Maddox. Am 2. August drang nämlich genau diese USS Maddox in die Gewässer der DRV ein. Ein bewusster Akt der Provokation. Johnson selbst verfügte daraufhin die Fortsetzung der Operation und der Zerstörer Turner Joy wurde in den Golf von Banc Bo von dem Franzosen, ja, dieses Banc Bo, das hieß bei den Franzosen Tonkin, daher kommt dann der Name. Also eigentlich in den Golf von Tonkin entsendet. In Washington wurde die Falschmeldung verbreitet, nordvietnamesische Torpedoboote hätten die US-Zerstörer, also USS Maddox und Turner Joy, in internationalen Gewässern angegriffen. Es folgte die rhetorische Keule. Von einem ungeheuerlichen Aggressionsakt war die Rede, auf den die USA am 5. August 1964 mit Vergeltungsschlägen antworteten. Jagdbomber der US-Luftwaffe griffen Ziele in Nordvietnam an, ohne Kriegserklärung und damit in eklatanter Verletzung des Völkerrechts. Dieses dreistufige Drehbuch der Eskalation wurde später vollständig enttarnt. Schon 1968 deckten offizielle Auswertungen der Logbücher beider Zerstörer, dass es keinerlei Angriffe von nordvietnamesischer Seite gegeben hatte. Der Kapitän der Maddox, John J. Herrick, bestätigte schließlich selbst, dass weder ein Schiff noch die Turner Joy, also diese andere Zerstörer, jemals von Torpedobooten der DRV angegriffen wurden. Die angebliche Notwehr, ja, so hat es ja Lyndon B. Johnson quasi durchgegeben, war nichts als ein konstruiertes Lügengebäude, das dazu diente, sich mit dem sogenannten Ermächtigungsgesetz, das war nämlich das Resultat quasi, ja, wir werden angegriffen, unsere Zerstörer sind in Notwehr, jetzt können wir am Kongress ein Ermächtigungsgesetz durchdrücken. Ja, und dieses Ermächtigungsgesetz des US-Kongresses vom August 1964, also dem gleichen Monat, die hatten dadurch freie Hand für die massive Eskalation des Krieges. Erst 1970, also 6 Jahre nach der Tonkin-Provokation, wurde dieses Gesetz wieder annulliert. Und in den Pentagon-Papieren finden sich inzwischen zahlreiche weitere Details über die gezielte Täuschung der Weltöffentlichkeit durch die US-Regierung. Die Tonkin-Provokation steht exemplarisch für den imperialistischen Charakter des Krieges, in dem Kriegsursachen inszeniert und legitimiert wurden, um geopolitische Kontrolle und ökonomische Interessen zu sichern. Unter Missachtung des Selbstbestimmungsrechts eines ganzen Volkes. Mit dem inszenierten Zwischenfall im Golf von Tonkin und der darauf folgenden Ermächtigung durch den US-Kongress begann ein beispielloser Luftkrieg gegen die Demokratische Republik Vietnam, also Luftkrieg gegen den Norden. Die Angriffe wurden systematisch ausgeweitet. Einer der ersten massiven Schläge war die Operation war von den Flugzeugen D-105 ausgeführt. Ja. Darunter auch die Beteiligung des US-Flugzeugträgers Constellation, von dem aus zahlreiche Einsätze gegen nordvietnamesisches Territorium geflogen wurden. Das war so ein riesiger, gigantischer Flugzeugträger, von dem zig Flugzeuge gestiegen sind, wie man das aus so Hollywood-Schinken kennt. Ziel war es, die industrielle Infrastruktur der DRV zu zerstören, das Land zu destabilisieren und den Willen zum Widerstand zu brechen. Doch die imperialistische Luftoffensive, die scheiterte. Nämlich nicht nur moralisch, sondern auch militärisch. Die DRV baute eine mehrschichtige Luftabwehr auf. Mit sowjetischer Unterstützung wurden nicht nur moderne MiG-21-Jagdflugzeuge geliefert, sondern auch ein dichtes Netz aus Flak, und Raketenstellungen geschaffen. Über Nordvietnam zeigte sich bald, trotz des enormen technologischen Vorsprungs und der schier grenzenlosen Mittel der US-Luftwaffe, konnte die DRV nicht bezwungen werden. Das zeichnete sich nun mal so ab. Symbolisch für die skrupellose Kriegsstrategie der USA steht das Zitat des US-Generals Curtis Lee May, der bereits im Koreakrieg und später als Chef der US-Luftwaffe bekannt geworden war. Er drohte der DRV unverhohlen mit den Worten, Zitat, zieht eure Hörner ein oder wir bomben euch in die Steinzeit zurück. Dieselbe Geisteshaltung offenbarte Lee May bereits während der Kuba-Krise 1962, als er forderte, man solle Kuba vollständig zerstören. Ja, bis zum Ende der 50er Jahre trat er, also immer noch Curtis Lee May, mehrfach für einen präventiven Atomschlag gegen Moskau ein. Der Luftkrieg gegen die DRV war also nicht nur eine militärische Operation, er war Ausdruck eines imperialistischen Wahns, der bereit war, Millionen von Menschenleben zu opfern, um geopolitische Vorherrschaft zu sichern. Diese Eskalation blieb nicht ohne Gegenstimme. In der DDR produzierten Walter Heinowski und Gerhard Scheumann 1967 den eindrucksvollen Dokumentarfilm Piloten in Pyjama, der heute noch, also auch, habe ich jetzt gecheckt, in mehreren Teilen auf YouTube zugänglich ist. Dieser Dokumentarfilm zeigt US-Kriegsgefangene, die konfrontiert werden mit dem eigenen Handeln und dem sogenannten Code of Conduct der US-Armee. Er legt die ideologische Kälte des US-Militarismus offen und dokumentiert die menschlichen Brüche im Angesicht der Realität des Krieges. Also diese Piloten in Pyjamas, sehr sehenswert, geht es um Piloten, die geflogen sind, die hatten über die US Air Force Flugeinsätze, haben Vietnam bombardiert, sind aber bei diesen Lufteinsätzen abgeschossen worden oder mussten jedenfalls aus ihren Maschinen heraus, haben dann ejected, sind irgendwo gelandet und wurden festgenommen von den Einheiten der Volksarmee. Und in der Gefangenschaft in der Volksarmee wurden diese Piloten dann interviewt. Sie wurden interviewt über mehrere Stunden und auch gefragt, wie sie eigentlich zu ihren Handlungen stehen. Und das ist einfach sehr sehenswert, diese Piloten in Pyjamas. Wie gesagt, auf YouTube erhältlich. Ich werde auch nochmal einen Link in die Kommentare packen. Trotz des ununterbrochenen Bombardements, hunderttausende Tonnen Bomben fielen über der DRV. Trotz dieses Bombardements erwies sich der nordvietnamesische Widerstand als militärisch organisiert, strategisch klug und politisch ungebrochen. So schreibt Gerhard Feldbauer. Die DRV blieb standhaft und machte deutlich, dass auch kleine, unterentwickelte Nationen wie revolutionärem Rückhalt und internationale Solidarität einem imperialistischen Krieg und ich meine dem militärischen Hegemon standhalten kann. Im November 68 begannen in Paris die lang erwarteten Friedensverhandlungen. Und zwar zwischen der DRV und der FNL auf der einen Seite, DRV für den Norden, FNL für den Süden, und auf der anderen Seite die USA und diese Saigoner Regierung unter Diem. Entscheidender Anstoß für diese diplomatische Wende war die Enthüllung der wahren Hintergründe des sogenannten Tong-King-Zwischenfalls. Also inzwischen war klar geworden, dass das im 5. August 64 nicht so ablief, wie das Lyndon B. Johnson durch den Kongress geprügelt hat. Und wegen dieser politischen Klatsche, die sie kassiert haben, waren sie dann gezwungen, noch aus anderen Gründen, da kommen wir gleich noch dazu, aber das war so ein gewichtiger Punkt, warum den Friedensverhandlungen dann so und auch in dieser Form zugestimmt wurde. Ja, also diese organisierte Provokation unter US-Präsident Lyndon B. Johnson, die den Kriegseintritt gegen Nordvietnam legitimiert hatten, Das war diese Grundlage. Und die DAV wurde bei den Gesprächen durch das Politbüro-Mitglied Le Ducteau vertreten. Der war Sprecher bei diesen Friedensverhandlungen in Paris. Und die USA durch den Sicherheitsberater des Präsidenten, Henry Kissinger. Washington versuchte zunächst, die FNL von den Verhandlungen auszuschließen, scheiterte jedoch mit diesem Versuch. Ja, die FNL für den Süden wollte man gar nicht dabei haben, sondern ideal wäre es gewesen, man hätte diese Friedensverhandlungen so geführt in Paris, dass am Ende die DRV als böse und Aggressor dasteht. Ja, und dann hätten quasi der Kissinger und die Vertretung auch noch von der Saigoner Regierung und der Diem, die hätten dann da die DRV entlarven können, als die Monster für diese sie gehalten haben, aber das hat halt nicht geklappt. Am 1. November 1968 musste Johnson das Ende dann der Bombardierung Nordvietnams erklären und den Viererverhandlungen zustimmen. Die DAV und die FNL forderten unmissverständlich den vollständigen Abzug der US-Truppen und ihrer Verbündeten sowie die Auflösung aller US-Militärstützpunkte in Südvietnam. Die militärische Unmöglichkeit eines Sieges für die USA, die zunehmenden internationalen Proteste und die massiven Zersetzungserscheinungen in den eigenen Truppen, also innerhalb der US Army, führten ab 1970 zu einem Strategiewechsel. Die USA setzten nun auf die sogenannte Vietnamisierung des Krieges. Bis Mitte 1971 wurden von ursprünglich 537.000 GIs rund 30.000 abgezogen, während gleichzeitig die südvietnamesische Marionettenarmee auf 1,2 Millionen Soldaten ausgebaut wurde. Vorausgegangen war die spektakuläre Tet-Offensive der FNL vom 31. Januar 1968. In Vietnam übrigens diese Tet-Offensive, auch bekannt als Offensive des Affen. Diese koordinierte militärische Großoffensive erschütterte das Selbstbewusstsein des US-Militärs und zwang Washington 2 Monate später, also nach dieser Tet-Offensive, nicht nur Zustimmung zu den Pariser Verhandlungen, sondern auch zur Anerkennung der FNL als legitimen Verhandlungspartner. Also das sind so diese beiden starken Argumente, warum diese Pariser Friedensverhandlungen überhaupt stattgefunden haben. Das eine war das Aufzeigen, dass 1964 diese Tonkin-Zwischenfall oder eher Provokation halt einfach inszeniert war von Johnson und seiner Administration, seinen Geheimdiensten. Das ist die eine Seite. Das andere war halt auch militärisch, dass diese Tet-Offensive so erfolgreich war im Ende Januar 68, dass man dann dazu gestimmt hat und auch die FNL bei den Pariser Friedensverhandlungen hat Verhandlungspartner sein können. Besonders heftig tobten die Kämpfe im Rahmen dieser Tet-Offensive in der Kaiserstadt Hue, wo es zu erbitterten Straßenkämpfen kam. Von Dong Ha, das ist eine Stadt ziemlich beim 17. Breitengrad, bis in die südlichen Provinzen griffen die Truppen der Sozialistischen Republik Vietnam sowohl das US-Expeditionskorps als auch die Saigoner Armee an. Das US-Oberkommando verweigerte die Realität anzuerkennen und sprach trotz offenkundiger Rückschläge von einem vollkommenen Sieg und davon, dem Vietcong eine schwere Niederlage zugefügt zu haben. Eine Darstellung, die die FNL mit einer zweiten Offensive im Juni 68 erneut Lügen strafte. Als am 3. September 69 Ho Chi Minh starb, da hegten dann die USA wieder Hoffnung, dass der Tod von Ho Chi Minh ja zu einem Machtvakuum und Instabilität führen würde. Ja, aber diese Hoffnung, die wurde dann auch nicht erfüllt. Die Widerstandskraft der Vietnamesen, vor allem im Norden, die blieb ganz ungebrochen, weil dieses Machtvakuum einfach nicht entstanden ist. Und die Amis, die USA, gehen dann auf diesen Kurs der sogenannten Vietnamisierung des Krieges. Das heißt, die USA rüsten die südvietnamesische Saigoner Armee massiv auf, sodass sie zur zweitstärksten Streitmacht ganz Asiens wurden. Ja, Platz 1 war die Volksrepublik China, Platz 2 war quasi der aufgerüstete Süden Vietnams. Doch trotz der Pariser Friedensabkommen, die offiziell einen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien vorsahen, brachen sowohl die USA als auch die Saigoner Regimente die Vereinbarung systematisch. Unter dem Deckmantel sogenannter Befreiungsoperation, so haben die das genannt, wurden militärische Offensiven gestartet, während die US-Botschaft in Saigon als Ostpentagon de facto das Kommandozentrum für die Fortführung des Krieges fungierte. Über 60.000 Personen, die sich für die Einhaltung der Pariser Friedensvereinbarung einsetzten, wurden inhaftiert. Die zahlreichen Proteste der DRV, also der Demokratischen Republik Vietnams, und die provisorischen Revolutionsregierung, das war diese PRR, gegen die Vertragsbrüche sowie ihre Appelle, eine friedliche Regelung nicht zu blockieren. Also das war so diese inständige Bitte, macht's doch wie in den Pariser Friedensverhandlungen. Das blieb halt ungehört. Der Süden, die USA, haben weiter ihre sogenannten Befreiungsoperationen durchgeführt. Und angesichts dieser Lage begann die Volksbefreiungsarmee Vietnams im Oktober 1974 mit der Vorbereitung für ihre letzte große Offensive, und zwar zur Zerschlagung des Saigoner Regimes unter dem Präsidenten Thieu und zur vollständigen Befreiung Südvietnams. Das hat man sich dann Oktober 1974 vorgenommen von der Volksarmee. Und dann ging es los. Zwischen dem 4. und 18. März 1975 gingen die Truppen in modernen Gefechtsformationen zum Angriff über. Flakregimenter der Volksarmee entrissen der gegnerischen Seite erstmals die Luftherrschaft. Die ehemalige Kaiserstadt Hue fiel schon am 25. März nahezu kampflos an die Befreiungskräfte. Und das war ein klares Zeichen für den inneren Zerfall auch dieses Saigoner Regimes. Und dann kam halt eben dieser 30. April 1975, und da stießen die Truppen der Volksarmee ohne nennenswerte Gegenwehr in das Stadtzentrum von Saigon. Der Führungspanzer durchbrach das schmiedeeiserne Tor des Präsidentenpalasts. Da war kein Schuss mehr zu hören, da fiel gar nichts mehr. Der Präsident Phan Minh oder Duong Phan Minh, der wurde auch bekannt als Big Minh. Warum Big Minh? Der war wohl 1,80 Meter groß, und das war für einen Südvietnamesen Grund für diesen Zunamen, Big Minh. Und der in seiner Rolle als Präsident erklärte im Radiosender die Bereitschaft zur Kapitulation am 30. April 1975. Und nur Stunden zuvor hatte das Präsidentenamt übernommen. Also es war auch irgendwie dann alles auf der Flucht und man wusste schon, was da kommt. Und deswegen war da eine riesen Unordnung in den Regierungsreihen des Südens, dieser Saigoner Regierung. Auf dem Gelände der US-Botschaft verbrannten zu dieser Zeit bereits geheime Akten in vorbereiteten Öfen. Da waren dann Haufen CIA-Mitarbeiter in Panik und die versuchten dann, belastende Dokumente irgendwie noch loszuwerden auf den letzten Metern. Die Evakuierung dieser Botschaft, des Botschaftspersonals, was man ja auch das Ostpentagon genannt hat, war bereits zwei Tage zuvor schon von dem US-Präsidenten Gerald Ford angeordnet. Mit dem Einzug der Befreiungskräfte endete der Vietnamkrieg dann endgültig. Saigon wurde zu Ehren des verstorbenen Revolutionsführers Ho Chi Minh in Ho Chi Minh Stadt umbenannt. Und so heißt sie ja bis heute. Saigon, alle auf die Straße, rot ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. Alle auf die Straße, rot ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. So, damit ist aber weder die Geschichte noch das Buch von Gerhard Feldbauer zu Ende. Aus Zeitgründen springe ich über die Zusammenfassung des Kapitels über die Lage in Laos und Kambodscha. Es zwar sehr interessant ist, aber um in der Zusammenfassung halbwegs zu bleiben, wird eine lange Folge. Außerdem muss ich den Luftkrieg der US Air Force über Pathet Lao, den Sieg der Befreiungsfront Neo Lao Hak Sat, das ist die NLH in Laos, und die haben in Viet Thiane, haben die ihren Sieg errungen. Außerdem einen Abschnitt darüber, wie Washington den Machtantritt von Pol Pot und seinen Roten Khmer gefördert hat und wie diese sich konterrevolutionär gegen die Befreiungskämpfe richteten. All das steht noch in dem Buch und ist sehr lesenswert. Aber ich muss jetzt ein bisschen die Kurve kriegen, der Zeit geschuldet. Gerhard Feldbauer geht noch in einem wichtigen Kapitel auf handfeste, recht brutale Menschen- und Völkerrechtsverletzungen der USA ein und sieht diese sogar in einer sehr langen Tradition, in einer sehr langen US-amerikanischen Tradition seit 1889. Als der Brigadegeneral Jacob Smith den kolonialen Eroberungskrieg in den Philippinen sagte: Ich will keine Gefangenen. Je mehr ihr tötet und verbrennt, desto mehr macht er mir eine Freude. Macht das Hinterland von Samar zu einer heulenden Wildnis. Also das wurde schon 1889 auch von einem Brigadegeneral der USA gesagt. Und da fängt Gerhard Feldbauer so ein bisschen an, so eine Tradition zu erkennen, so eine lange Linie, wie die USA sich im asiatischen Raum eigentlich Menschen- und Völkerrechtsmäßig verhalten haben. Feldbauer skizziert die US-Militärakademie von Fort Benning. Die wird auch die sogenannte Mörderschule genannt. Außerdem das KZ oder diese KZ-Insel Con Son und die berüchtigten Tigerkäfige, eine ganz furchtbare Form der Inhaftierung. Also alles große Kennzeichen für größere Brüche mit dem Menschen- und Völkerrecht. In der Luftwaffen- und Marinebasis Da Nang war für Phoenix die CIA-Mitarbeiter Barton Orson verantwortlich. Ja, und dieses Phoenix möchte ich noch ganz kurz skizzieren. Das Phoenix-Programm war eine verdeckte CIA-Operation während des Vietnamkriegs, die darauf abzielte, die politische Infrastruktur des Vietcongs, also der FNL, in Südvietnam zu zerschlagen. Es nutzte ein Netzwerk aus Geheimdienstinformationen, speziellen Einsatzkräften und Verhörzentren, um mutmaßliche Mitglieder zu identifizieren und durch Festnahmen, Überläufe oder gezielte Tötungen zu neutralisieren. Ja, vor allem gezielte Tötungen, wie wir gleich sehen werden. Die Operation war stark umstritten, da sie oft zu Menschenrechtsverletzungen führte und die Zivilbevölkerung entfremdete. Und der schon vorher eben mal genannte Mediziner Erich Wulff, der in den 60ern in dem Universitätskrankenhaus gearbeitet hat und dieses Buch veröffentlicht hat, die Lehrjahre in Vietnam, und auch der Verantwortliche von dieser CIA-Phoenix-Behörde, Barton Orson, die beiden schilderten barbarische Praktiken der Foltermeister eigentlich. Das Phoenix-Programm ermöglichte es, so schreibt dieser Barton Orson, jeden, der nur aussah wie ein Asiat, gleich als Feind zu betrachten, also als Vietcong. Für die Liquidierung einzelner Vietcong-Verdächtiger erhielten die einzelnen CIA-Abteilungen Quoten, die festlegten, wie viele Leichen zu erbringen waren, der sogenannte Body Count, eine Mordquote. Feldbauer schildert Massenmorde, die Blutspur der sogenannten Tiger Force und das Massaker von My Lai. Bei My Lai war es so, dass der Leutnant William Kelly befahl, seinen Truppen 68 im Dorf My Lai in einem Graben, da wurden 150 Zivilisten niedergemäht, Soldaten, die sich dem Mordbefehlen verweigerten, drohte er dann wegen dieser Befehlsverweigerung, drohte er auch die eigenen Soldaten zu erschießen. Und aus diesem My Lai-Massaker gibt es dann zum Beispiel von dem gefreiten Maples oder dem Hubschrauberpilot Hugh Thompson Berichte, wie das da ablief. Und quittiert wurde das zum Beispiel für diesen Hugh Thompson, dass er aus späteren Prozessen ausgeschlossen wurde und hat auch Morddrohungen erhalten. Also das hat man ihm nicht nur, fand man nicht so gut, dass er darüber gesprochen hat. Dieser Leutnant Kelly, also der die My Lai, das Massaker zu verantworten hat als Leutnant, wurde zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt. Dann wurde das Ganze von lebenslang auf 20 Jahre reduziert, dann auf 10 Jahre. Und schließlich wurde er auf Weisung von Nixon im November 1974 freigelassen. Und dieser Kelly, dieser Leutnant Kelly, hat nie einen Tag im Gefängnis gesessen. Kelly sagte mal einem Journalisten gegenüber, er sei gerne in Vietnam gewesen. Wichtig ist noch, dass My Lai ist eine furchtbare Geschichte, kann man sich mal durchlesen, steht auch in dem Buch von Gerhard Feldbauer, dass es kein Einzelfall war, ja, sondern einfach traurige, gängige Praxis, um die Bevölkerung abzubringen, der Befreiungsfront zu unterstützen. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Nixon. Also Nixon hat die Praxen, die Praktiken, die da angewandt wurden, legitimiert. Im Mai 1967 fand die erste Sitzung des Russell-Tribunals in Roskilde, Dänemark statt, das von diesem Bertrand Russell und Jean-Paul Sartre ins Leben gerufen wurde, um die Kriegsverbrechen der USA im Vietnamkrieg zu untersuchen. Bei dieser Sitzung wurde der Tonkin-Zwischenfall, der als Vorwand für die Eskalation des Krieges diente, thematisiert und einstimmig als Kriegsverbrechen im völkerrechtlichen Sinne verurteilt. Eine zweite Sitzung folgte im Dezember 1967 und konzentrierte sich auf die US-Intervention in Südvietnam, die ebenfalls als Kriegsverbrechen eingestuft wurde. Das Tribunal kritisierte besonders den Einsatz von Napalm, die Zwangsumsiedlungen in Wehrdörfer und die großflächige chemische Kriegsführung, darunter auch den Einsatz von Agent Orange. Dieses dioxinhaltige Entlaubungsmittel, Herbizid, das ab dem 10. August 1961 großflächig eingesetzt wurde, führte zu verheerenden gesundheitlichen und ökologischen Schäden. Und obwohl die USA das Genfer Protokoll von 17. Juni 1925, das eben diesen Einsatz von chemischen Kampfstoffen untersagt, nicht ratifiziert hatten, haben sie sich quasi darauf bezogen, naja, wir haben es ja nie ratifiziert. Die haben das dann erst diesem Abkommen beigetreten nach dem Krieg 1975. Trotzdem, ob die jetzt das ratifiziert haben oder nicht, diese Angriffe auch mit dem Agent Orange gelten als schwere Verstöße gegen das Völkerrecht. Insgesamt waren etwa 17 Millionen Menschen dem hochgiftigen Mittel ausgesetzt, von denen rund 3 Millionen schwere gesundheitliche Schäden erlitten, darunter etwa 1 Million Menschen mit Leukämie, Lungen- und Leberkrebs, sowie 100.000 Kinder mit schweren Geburtsschäden. In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle von Dow Chemicals, Monsanto unter den deutschen Chemiekonzernen wie BASF und Bayer zu betrachten, was Gerhard Feldbauer in seiner Arbeit auch detailliert tut. Also nochmal eine Empfehlung für dieses Buch. Und jetzt am Ende von dem Buch von Gerhard Feldbauer widmet er sich auch dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg innerhalb der USA. Dieser formierte sich ja nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern zunehmend auch in den eigenen Reihen des Militärs. Ne, die sogenannte Revolte der GIs führte zu massiven Desertationen, Befehlsverweigerungen und offenen Protesten, die die Kampfmoral erheblich untergruben. Parallel dazu entwickelte sich eine mächtige Friedensbewegung an den Universitäten und in den afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegungen. Ja, Ereignisse wie das Kent State Massaker im Mai 1970, bei dem die Nationalgarde in Ohio 4 unbewaffnete Studenten erschoss, wurden zu Symbolen dieses Widerstands gegen den Krieg. Die Black Panther Party mobilisierte gegen die imperialistische Politik der USA und kritisierte den Krieg als kolonialen Angriff auf die Selbstbestimmung der Völker. Ja, Feldbauer beleuchtet darüber hinaus noch die enge Unterstützung der Bundesrepublik, also für die amerikanische Kriegsführung in Vietnam. Als Hauptverbündeter der USA war die BRD nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich eng in den Konflikt verwoben. Die westdeutschen Kapitalanlagen in den USA stiegen zwischen 1960 und 1969 um das Fünffache. Die Verflechtung zwischen Rüstungsindustrie, Chemieunternehmen, Stahlkonzernen und Werften schuf enge wirtschaftliche Abhängigkeiten. Der Bundespräsident Heinrich Lübke etwa beglückwünschte Präsident Lyndon B. Johnson zu den ersten Angriffen auf Hanoi im Juni 1966. Zeitungen wie Die Welt forderten offen eine Eskalation des Krieges, so etwa am 6. November 1968, als sie für eine Fortsetzung des Terrorangriffe gegen die DRV plädierte. Ja, westdeutsche Tanker lieferten zudem Treibstoff für die US-Luftwaffe und so weiter und so weiter. Also die Deutschen haben da schon ihren Fußabdruck hinterlassen. Und noch eine sehr pikante Aspekt nebendran sind die dunklen Verbindungen der deutschen Chemieindustrie in der Personalie, sehr unrühmliche Personalie von Otto Ambros und Wolfgang Wirth, die im Bayer Forschungszentrum in Wuppertal-Elberfeld arbeiten, forschten. Ja, beide Wissenschaftler waren tief in die Kriegsverbrechen des deutschen Faschismus schon verstrickt. Ambros, einst bei der IG Farben tätig, hatte als Verantwortlicher in Albert Speers Rüstungsministerium an der Entwicklung von Nervengasen gearbeitet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Kriegsverbrecher verurteilt. Wolfgang Wirth forschte bereits 37 an der militärischen Nutzung chemischer Kampfstoffe. Auch die Höchst AG lieferte entscheidende Unterstützung, indem sie der USA Sachverständige entsandte und technische Unterlagen zur Produktion tödlicher Gase wie Zyklon B zur Verfügung stellte. Also da lief schon eine ganze Menge zusammen, auch an den Aspekten, die hier völkerrechtlich nicht mehr vereinbar sind und auch mit Genfer Konventionen nicht mehr zusammengehen. Am Ende zieht Feldbauer eine bittere Bilanz. Der Vietnamkrieg forderte Millionen Opfer. Doch die USA haben sich bis heute geweigert, angemessene Entschädigungen zu zahlen. Zwar wurden 3,25 Milliarden Dollar angeboten, doch in der Realität floss kein einziger Dollar an die Opfer. Selbst die Klage vietnamesischer Opfer des Agent Orange-Einsatzes auf Entschädigung wurde 2009 in letzter Instanz vom obersten Gerichtshof der USA abgewiesen. Eine offizielle Entschuldigung für den verheerenden Aggressionskrieg hat Washington nie ausgesprochen. Am 2. Juli 1976 wurde Vietnam wiedervereint. Und 50 Jahre nach dem Krieg in Vietnam scheint die deutsche Linke eines ihrer wichtigsten Betätigungsfelder fast vergessen zu haben: den entschlossenen, organisierten Kampf gegen imperialistische Kriege. Zum Schluss dieses Kurzformats, das in seiner Aufnahme schon über eine Stunde dauert, möchte ich noch auf zwei aktuelle Artikel aus der Jungen Welt eingehen, darauf hinweisen. Beide sind von Susan Wittstahl. Die Artikel nehmen Bezug zur kulturellen Verarbeitung des Vietnamkriegs. Wie dieser Krieg sowohl propagandistisch inszeniert als auch künstlerisch verarbeitet wurde, prägt ja unsere Popkultur auch noch in der Gegenwart. Und Susans einer Artikel heißt Happening Vietnam, die Ästhetisierung des Krieges. Und dieser Artikel beschreibt, wie der Vietnamkrieg durch die US-Kulturindustrie ästhetisiert wurde. Popmusik begleitete Soldaten bis ins Kampfgebiet, wodurch Kriegshandlungen mit einem Gefühl von Unterhaltung, aber auch Distanz verbunden wurden. Diese Inszenierung führte zu einer Entfremdung vom realen Leid und trug dazu bei, den Krieg als spektakuläres Ereignis darzustellen. In dem anderen Artikel von Susan, der heißt Anti-imperialistische Kunst, Widerstand durch Kultur, wird quasi die andere Seite gezeigt. Ne? Dieser Artikel hebt hervor, wie sozialistisch geprägte Kunst in Nordvietnam zur moralischen Stärkung der Bevölkerung beitrug. Oder auch in Europa Künstler wie Peter Weiß erkannten, dass Kultur ein Mittel des Widerstands gegen imperialistische Aggression war. In den USA kritisierten linke Künstler wie Pete Seeger und Phil Ochs offen die politischen Verantwortlichen des Krieges und nutzten ihre Kunst, um gegen die Normalisierung von Gewalt zu protestieren. Also zusammenfassend kann ich diese beiden Artikel einfach mal sehr empfehlen. Die sind beide in der Jungen Welt um den 30. April herum erschienen. Ich werde die auch verlinken unten in den Kommentaren. Und die nehmen halt Bezug im Vietnamkrieg auf die kulturelle Inszenierung, die Verharmlosung, aber halt eben auf der anderen Seite auch künstlerischen Widerstand, ne, wie der angeprangert werden kann, wenn er bürgerlich ist. Auf der anderen Seite, wie er auch ein starkes Instrument des Antimilitarismus sein kann. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen oberflächlichen Einblick in die komplexen und oft dunklen Kapitel des Vietnamkriegs gewinnen. Und ich kann nur sagen, bis zur nächsten Folge in eurer Lieblingskneipe. Ciao. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.